Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir machen es ganz kurz mit der Begrüßung heute. Was glauben Sie, was ich hier habe? Ich habe hier ein Wurmloch. Ein Wurmloch. Ein Wurmloch. Das Licht kommt durch dieses Wurmloch aus dem Rand, vom Rand des Universums. Von der anderen Seite. Millionen und Abermillionen Lichtjahre von uns entfernt. Ja, rast das Licht durch das Wurmloch auf uns zu. Quatsch. Das ist ein Loch, das hat einer gebohrt, weil sie ihn gewurmt hat, weil er die Physik nicht verstanden hat. Jemand, der hier auf dieser Schulbank saß. Kurt Tucholsky hat gefragt, woher kommen die Löcher im Käse? Wir wollen heute fragen, woher kommen die Löcher im All? Gibt's die Wurmlöcher überhaupt? Was ist ein Wurmloch? Ist das nur die Idee von irgendwelchen Science-Fiction-Autoren oder ist da mehr dahinter? Also, Wurmlöcher. Was ist ein Wurmloch? Um Gottes Willen, möchte man fast fragen, ne? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es beschäftigt sich der Mann schon wieder mit Science Fiction. Ja, ein bisschen schon. Aber auch mit Physik. Also, Wurmlöcher sind ja in der Science Fiction Literatur das normale Transportmittel. Ne? Man fliegt von einem Ende der Galaxie mal eben durch ein Wurmloch durch und ist dann gleich am anderen Ende. Es gibt quasi schon Reiseagenturen für Wurmlochreisen, mal eben dahin und dorthin, ja, schnallen sich an, stellen sie das Rauchen ein und die Rückenlehnen nach oben und wir desintegrieren sie durchs Wurmloch durch und auf der anderen Seite müssen sie mal gucken, wie sie ihre Bestandteile wieder zusammenfinden. Könnte eigentlich nur ein realistischer Text lauten, den eine Stewardess in einem Raumschiff spräche, wenn es denn Wurmlöcher gäbe. Wurmlöcher. Wurmlöcher, Wurmlöcher, Wurmlöcher. Als ob sich Würmer durch das Weltall gebohrt hätten, um dort irgendwelche Löcher zu machen. Tja, da sind wir wieder in dem Reich der Möglichkeiten angekommen. Und die Frage ist, ob das Reich der Möglichkeiten mit dem Reich der Wirklichkeiten auch tatsächlich was zu tun hat. Also machen wir Physik, machen wir ordentliche Astrophysik. Mit anderen Worten, wir steigen wieder mal ein in die allgemeine Relativitätstheorie und fragen nach Wurmlöchern. Wurmlöcher sind eigentlich ganz einfach, nicht? Da bildet sich ein Eingang, dann kommt das Wurmloch und dann ist auf der anderen Seite ein Ausgang. Der Eingang ist ein schwarzes Loch, dann kommt das Wurmloch und dann kommt unten aus dem weißen Loch, kommt man wieder raus. So hat man sich das vorzustellen. Jetzt ist es ja so, dass man eigentlich denken würde, dass sich um ein schwarzes Loch herum, Sie wissen ja, ne, Sie erinnern sich, Masse krümmt den Raum. Viel Masse krümmt den Raum sehr stark und ein schwarzes Loch krümmt den Raum sozusagen komplett. Wie soll es denn dann zum Loch kommen? Nun, Anfang der 60er Jahre hat jemand ausgerechnet, dass ein schwarzes Loch nicht nur den Raum krümmt, sondern wenn es sich dreht, das schwarze Loch, ja, hier, dann verzerrt es den Raum auch noch zunehmend und es kommt so eine Art Strudel dabei heraus. Und dann, wie so oft, theoretische Physiker rechnen aus, könnte es sein, dass man sich von einem Wurmloch angezogen, durch das Wurmloch hindurch bewegt und dann auf der anderen Seite des Universums wieder rauskommt. Wie muss man sich das vorstellen? Folgender Fall. Sie stehen in Ihrem Wohnzimmer auf dem Teppich, ja, und wollen den Schrank von der Wand ziehen. Ja. Sie nehmen also jetzt hier ein Lasso, legen das Lasso um den Schrank rum und fangen an zu ziehen. Ja. Was passiert? Der Teppich wird anfangen, sich aufzuwölben. Ja. Sie ziehen mehr. Ja. Der Teppich wird noch mehr aufgewölbt. Es gibt also hier Falten und Falten und noch und noch und noch. Und genau das würde dann auch passieren beim Wurmloch. Sie ziehen den Schrank langsam zu sich ran und brauchen dann eigentlich nur noch über diese Teppichverknurpselung und Verwerfung hinauf drüber zu steigen, denn der Weg vom Schrank zu Ihnen ist ja kürzer geworden, weil der Teppich zusammengeknollt worden ist. Nicht? Ist ja klar. Und genau das Gleiche wäre es dann auch bei einer Sternreise von der Erde zum Beispiel zu Alpha Centauri, meins halten. Ne? Es wäre nicht so, dass Alpha Centauri da bliebe, sondern wir müssen den Raum so zusammenkrümmen, dass Alpha Centauri, genau wie der Schrank, einfach näher kommt. Wir müssen ziehen am Raum, damit er sich richtig verkrümmt und richtig verknurpselt. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch über die Raumverwerfung drüber zu gehen und dann sind wir quasi schon da. Wurmlöcher hätten natürlich einen riesen Vorteil. Also man könnte unheimlich schnell galaktische Reisen, ja? Überhaupt kein Problem. Durchlaufen. Galaktisch eben mal kurz an den Rand der Milchstraße oder zur nächsten Milchstraße. Es müsste halt nur genügend Energie da sein, die man haben muss, um den Raum so zu krümmen. Wie ist denn das überhaupt? Nicht? Drehende schwarze Löcher. Gibt es denn schwarze Löcher, die sich drehen? Es gibt eigentlich nur schwarze Löcher, die sich drehen. Warum? Naja, also fangen wir mal an. Wie entsteht ein schwarzes Loch? Klar, ich wollte nur mal nochmal für Spaß nochmal zur Wiederholung. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn ein Stern in seinem Innersten nicht mehr weiterkommt. fusionsmäßig, also keine Energiequelle mehr im Innern da ist und der Stern schwer genug ist, sagen wir mal so, wenn der Sternrest schwerer ist als 3 Sonnenmassen, dann wird er zum schwarzen Loch innen drin. So, jetzt hat aber der Stern vorher ja eins gehabt. Ne? Drehimpuls, ist ja klar. Und das ist genau wie als Kunstläuferin und so weiter, wenn die Arme anzieht, wird sie schneller. Und genauso ist es natürlich auch beim schwarzen Loch, wenn also dieser Kernrest kontrahiert, dann nimmt er den ganzen Drehimpuls mit und das schwarze Loch dreht sich ganz automatisch. Es muss sich drehen, ja, hier, ja, ist logisch. Anderer Fall. Nehmen wir an, es entsteht ein schwarzes Loch, das sich nicht dreht. Also es liegt jetzt hier und krümmt den Raum, nicht? Klar. Krümmt den Raum tief und tief und tief und jetzt kommt aber Gas in seine Nähe und was hat dieses Gas? Gas hat immer Drehimpuls, weil Gas ist quasi nie still. Das Gas bildet eine Akkretionsscheibe um das schwarze Loch rum. Und da das Zeug ja alles nachher irgendwann früher oder später aufs schwarze Loch fällt und der Drehimpuls kann ja nicht weg, nicht? Wird der Drehimpuls, also die Drehenergie, auf das schwarze Loch geladen und das Ding fängt an, sich zu drehen. Klar. Das Irre ist jetzt, an diesen drehenden schwarzen Löchern, also wir sind tief in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn Sie es noch nicht gemerkt haben, das Irre ist, dass die Materie also sehr, sehr viel näher an das schwarze Loch heran kann, bei einem drehenden schwarzen Loch, als bei einem nicht drehenden. Ne? Es kann also näher heran und kann auf die Art und Weise immer noch strahlen. Die Strahlung kommt also noch raus, weil der Schlund, der Schwerkraftschlund des schwarzen Loches, der einfach viel schmaler ist, wenn es sich dreht, das schwarze Loch, weil es alles mit sich hineinzerrt, als wenn es sich nicht dreht. Also drehende schwarze Löcher gibt es. Keine Frage. Gibt es jetzt auch Wurmlöcher? Nö. Also, es gibt keine Wurmlöcher, es gibt keine weißen Löcher, also Löcher, praktisch Löcher im Raum, aus denen Materie heraussprüht, so wie es auf der anderen Seite hineingezogen wird. Das kann man nicht, hat man noch nie beobachtet. Könnte man, falls es Wurmlöcher geben sollte, irgendwo anders, wo wir noch einfach noch nicht lang genug hingeguckt haben, könnten wir da durchfliegen? Naja, jetzt ist es ja so, wenn man den Raum also so krümmt wie ein schwarzes Loch, dann wird ja der Raum immer kleiner und kleiner und kleiner und noch kleiner. Das heißt, irgendwann spielen die Effekte, die auf ganz kleinen Längen eine Rolle spielen, eine Rolle. Nämlich Quanteneffekte. Und die Quantenwelt ist ja unbestimmt. Das heißt, ein Wurmloch ist einfach nicht stabil auf dieser Quantenlänge. Das kann schon mal passieren, dass so ein Wurmloch auf einmal kollabiert. Das hieße, der Kanal, durch den ein Raumschiff, müssen Sie sich mal überlegen, ein Quantenraumschiff, da durchfliegen will, der ist gar nicht stabil. Wenn Sie, jetzt kann man, das kann man ausrechnen, das ist unglaublich, aber man kann es wirklich ausrechnen. Nehmen wir an, wir hätten ein stabiles Wurmloch irgendwie hingekriegt, nur mal für Spaß, und jagen jetzt ein normales Raumschiff da rein, also normale Materie in das Wurmloch rein. Was glauben Sie, was da passiert? Das Wurmloch kollabiert. Ist also auch dumm für den Raumfahrer in dem Moment, weil dann ist Feierabend. Es ist sowieso ein Problem, da durchzufliegen, denn in einem Wurmloch, damit man da reinkommt, muss man mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Im Wurmloch aber, in der Mitte des Wurmlochs, bleibt die Zeit stehen. Ist auch nicht schön. Ja? Der will irgendwo hin und will natürlich auch wieder zurück. In der Zwischenzeit sind auf der Erde 5 Milliarden Jahre vergangen. Dabei ist er vielleicht nur 2 Tage unterwegs gewesen. Ist also auch nicht das Wahre. Aber das Allerschlimmste ist eben, dass das Einbringen von normaler Materie in dieses Wurmloch, man kann es richtig sehen, führt dazu, dass das Wurmloch kollabiert. Vor einigen Monaten hat ein russischer Kollege nun ausgerechnet, dass es ja eine besondere Form von exotischer Materie geben könnte, die, wenn wir die da reinschicken, die bliebe vielleicht, die könnte vielleicht durch das Wurmloch durchfliegen und würde das Wurmloch noch stabilisieren durch ihre, soll man sagen, Antigravitation, würde also dagegen drücken, nicht? Also die Materie zieht nicht, sondern drückt dagegen und drückt das Wurmloch auf die Art und Weise auseinander. Jetzt muss man aber eines wissen. Um so eine Form von Materie herzustellen, muss man unglaublich viel Energie aufwenden. Wie viel? Naja, also sagen wir mal so, für die Menge von Antimaterie, die wir auf der Erde bräuchten, um eine 40 Watt Glühbirne anzutreiben, ne, müssen wir ungefähr 10 Kernkraftwerke anhängen, weil wir kriegen ja jede Menge Energieverluste. Das hat also keinen Wert. Bei exotischer Materie müssten wir noch mehr Energie aufwenden. Wir müssten so viel Energie aufwenden, dass wir praktisch die Sonne anzapfen müssten, um exotische Materie zu erzeugen, wie man damit ein Raumschiff bauen will. Das weiß ich sowieso nicht. Aber nehmen wir mal an, wir hätten das und es gäbe ein Wurmloch, dann könnte man also theoretisch zumindest so durch ein Wurmloch durchfliegen. Eine außerordentlich interessante Theorie hat vor vielen, vielen Jahren ein anderer russischer Kollege aufgestellt. Und zwar hat er sich gefragt, wenn eine Zivilisation die Milchstraße kolonisieren will, Ne? Will also von A nach B und von C nach D fliegen und das möglichst in der Zeit, wo die Passagiere der Raumschiffe auch noch überleben. Welche Eigenschaften muss diese Zivilisation haben? Und er stellte fest, es muss also drei Arten von Zivilisationen geben, die so praktisch schrittweise eine nach der anderen aufgebaut werden. Zivilisationsklasse Nummer 1, das sind die sogenannten Planetos, würde ich sie mal nennen. Also das sind die Kameraden, die den ganzen Planeten beherrschen. Die können das Wetter kontrollieren, die können Erdbeben verhindern und so weiter und so weiter. Das heißt, die beherrschen die Energiequellen des Planeten total, besitzen natürlich Kernfusion und so weiter, ist keine Frage. Das ist das unterste Niveau. Und das sind diejenigen, die praktisch ihr gesamtes Sternsystem komplett im Griff haben. Also wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Sonnensystem schon mal komplett durchflogen hätten, also nicht nur mit Sonden, sondern auch mit Menschen, nicht? Und wir würden das Wetter kontrollieren, ha, ha, ha, na, wir hätten keine Erdbeben mehr und so weiter und so weiter. Das ist die Nummer 1. Nummer 2 sind diejenigen, die können sogar, neben diesen ganzen Geschichten, die Nummer 1 schon kann, auch noch einen Stern anzapfen. Die können also an die Energiequelle eines Sterns heran, können den aussaugen, können also praktisch den Stern kontrollieren und können auf diese Art und Weise ganze Sternsysteme erforschen. Aber die brauchen schon die ersten kleinen Wurmlöcher. Denn die müssen ja von einem Stern zum anderen kommen und so ein Stern ist ja ein paar Lichtjahre von uns entfernt, also müssen die schon die ersten kleinen Wurmlöcher haben. Die müssen also schon in der Lage sein, für gewisse Distanzen den Raum so zu krümmen, ja, und erinnern sich dran, für Raumkrümmung brauchen sie viel Masse. Wahnsinnig viel Masse. Sie müssen deswegen wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Also ein Wurmloch der Sonne, und die Sonne ist wirklich schwer, 300.000 Mal schwerer als die Erde, das würde nur 3 Kilometer im Durchmesser werden. Das ist natürlich Quatsch. Gut, das sind die Nummer 2, also die erforschen alles Mögliche. Nummer 3, das sind jetzt die Galactos. Ja? Es gibt die Planetos, die Stellaros und die Galactos. Die Galactos, die haben eine ganze Milchstraße im Griff. Ja? Das heißt, die beherrschen sämtliche Sterne in der Milchstraße, können überall Energie anzapfen und können von einem Teil des Universums, von einem Teil der Milchstraße zum anderen fliegen. Das wären sozusagen diejenigen, die eine ganze Milchstraße im Griff haben. Und der Kollege von damals war wirklich der Meinung, so und nur so kann die Kolonisierung einer gesamten Milchstraße vor sich gehen. Das heißt, die müssen über eine wahnsinnige Technologie verfügen, dass sie den Raum so verkrümmen können, dass sie A, diese Wurmlöcher erzeugen können, erinnern sich, den Strang zu sich ziehen, ne, den Teppich zusammenknäulen, B, exotische Materie erzeugen, also die da durchfliegen können, nicht? Und dann auch noch das Ganze über eine Zeit von mehreren hunderttausend Jahren, denn das ist ungefähr das, was man braucht, auch mit Wurmlöchern, um mal von da nach da zu fliegen oder von da nach dort. Jetzt, was sind wir jetzt für eine Zivilisation auf unserem Planeten? Ich würde sagen, in der Skala irgendwo -4, ja? Wir stehen ja noch vor den allergrößten Schwierigkeiten. Das Wetter beherrschen wir nicht, sondern das Wetter beherrscht uns. Ah, jetzt habe ich wieder Kopfschmerzen heute. Erdbeben kriegen wir nicht im Griff. Ja? Wir haben im Gegenteil jede Menge selbst erzeugte Probleme. Überbevölkerung, ökologische Probleme, Energieprobleme. Wir haben also wirklich noch viele, viele, viele Schritte vor uns. Und Sie wissen ja, Menschen nehmen nur dann die klügste Lösung, wenn alle anderen Gelegenheiten ausgeschöpft sind.